Schüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je suis Yogi. Liberté, Egalité, Europameister. Der Weltmeister, so zu Gast bei Freunden. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Wahnsinn, Männers. Erstes Spiel gestern gegen die Ukraine gewonnen. Oh, der Kalli fand das Spiel so spannend. Der hat bei seinen 3 Chips-Tüten versehentlich die Tüte mitgegessen. Lukas. Ja, aber wo wir gerade beim Thema sind, wir wollen doch heute Abend, um das Teamgefühl zu stärken, ja, soll uns die Spiele gemeinsam anschauen. Trainer, dürfen wir dann auch in der Bar oder beim Public Viewing gucken? Jerome, auf gar keinen Fall. Nicht, dass noch was passiert. Kalli, die wollen heute Abend die Spiele in der Bar gucken. Sagt ihnen bitte, dass das viel zu gefährlich ist. Jungs, das ist viel zu gefährlich. Ja, es gab nämlich Ausschreitungen am Wochenende. Die Schweiz hat Albanien so 1-0 platt gemacht. Nein, Lukas, rund um das Spiel England gegen Russland sind Hooligans aneinander geraten. Also, und heute Abend spielt hier England schon wieder. Aber Jorge, weißt du, was der Jote daran ist? Wenn sich englische und russische Hooligans gegenseitig die Zähne mit den Fäusten putzen. Kalli, was soll denn daran gut sein? Ganz einfach. Er trifft garantiert immer den, der es verdient hat. Je suis Jürgi.